Der Anycast wird präsentiert von Maggi. Aha. Jedenfalls Nestle. Was Ankerkraut kann, können wir erst recht. Wo sind die Millionen? Millionen. Hallo. Das ist der einzige Fachpodcast für Heimatrecht, Wahrheit und Moral. Ich bin der Anycast mit der Jubiläumsausgabe von Nummer 161 live aus dem Anycast Kochstudio. Herr Morhardt, guten Tag. Guten Tag, Kränke. Ja, jetzt musst du wieder laut machen und dann ist gleich aus. Wusstest du, dass Nestle ihr Geschäft in Russland nie eingestellt haben? Die produzieren da weiter und machen aus der Schweiz. Ja. Was haben die denn mit Weißt du das Einzige, was sie gemacht haben? Was haben die denn mit der EU zu tun? Importieren keine Nespresso-Kapseln mehr. Nein. Die wollen sich jetzt schwarz über die Türkei holen. Ah, in Russland. Oh. Ja, ganz schön. Hier, hörst du die Spülmaschine husten? Wir sind in der Küche, also mit wenig im Anycast Kochstudio. Wir haben uns ein Studio eingerichtet, bezahlt als Geschäftsausgabe, als Knaller von der Steuer abgesetzt. Sie können das Finanzamt kann uns mal am Arsch lecken. Du, nee, eigentlich nicht. Wir mögen das Finanzamt ganz gerne. Und wir sind, Dennis, hier, ja, also wir ist tatsächlich, wird das jetzt mal hier ein Dauerwerbe-Podcast, haben wir uns überlegt. Ja. Ne? Wir kochen heute richtig schön zusammen, die Spülmaschine läuft, gleich schnibbeln wir, ich bereite den Kaffee während der Sendung zu, wir nennen alle Marken, alle Namen, alles was ihr wissen wollt, wird von uns geteilt. Dennis, darf ich dir, möchtest du auch vielleicht was, darf ich dir einen, oh nein, was ist das? Ein Glühapfel-Premium-Apfelpunsch alkoholfrei von... Mindesthaltbar bis von Ende... Von der Elbler GmbH. Bis 10.24, noch ist drin. Ja. Du hast aber das verstaubt. Ja, Flasche. Den hat Kai mal mitgebracht. Grüße. Ja, den müssen wir einladen. Er hat sich beschwert, hast du gelesen, glaube ich, ne? Naja, habe ich. Er hätte sich gar nicht beschwert. Ja. Darüber hat er sich jetzt beschwert. Ah. Wir laden ihn trotzdem an. Achso, ich drehe dich die ganze Zeit gerade runter. Ja, du drehst deinen... Das wollte ich machen. Ja, so. So. Ah, so, ich lege das hier mal wieder weg. Wir haben hier auch noch... Was gibt's? Das ist aber lustig. Also gerade in so im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wenn so alles abgeklebt ist, aber man trotzdem erkennt, was es war. Ja, ja, genau. Kennst du das? Die ersten Folgen... war das bei Ditsche so oder so? Da haben die noch richtig aufwendig, nee, da konnte man es erkennen. Und dann haben die eigene Etiketten entwickelt, Ditschberger oder so. Ah. Ja, also, was machen wir heute, Dennis? Wir kochen mal richtig. Wir haben gedacht, wir machen es jetzt, wir legen mal richtig hier Hand an und werden mal aktiv. Und deshalb kochen wir nämlich hier Magifix Paprika Hackpfanne, herzhaft gewürzt mit sonnengereifter Paprika, die ich dazu kaufen musste, von... mit natürlichen Zutaten, Sternchen, ja, und wir brauchen dazu, frisch und fix dazu, brauchen wir 500 Gramm Hackfleisch und 3 Paprika. Paprika wird uns gesponsert von Lidl, haben wir selber aber bezahlt. Und natürlich die Tricolore-Variante. Ja, und veganes Mühlenhack von der Firma Mühlen Rügenwalder Mühle. Reich an Protein, wie Hackfleisch formbar, steht da drauf. Wie das Original. Schmeckt genauso. Schmeckt genauso. So mit natürlichen Zutaten. Sternchen. Dann gucken wir mal, wo das Sternchen aufhört. Ich war, als wir uns dazu verabredet hatten, das zu tun, war ich natürlich gestern, wo war ich einkaufen? Das habe ich gar nicht bei Lidl gekauft. Kaufland. Das habe ich bei Kaufland gekauft. Sorry. Da war ich natürlich. War Kaufland hier in Pankow und musste feststellen, es ist gar nicht so einfach, so ein Magifix zu kaufen, ohne dass da irgendwie Speck drin ist oder so als Gewürz. Also mit natürlichen Zutaten, und zwar ein Sternchen, ja. Die meinen nur damit, weißt du, was die damit meinen? Zutaten, natürlich. Tomaten. Ja, die sind natürlich. Und jetzt ist die spannende Frage, was hat kein Sternchen? Was ist keine natürliche Zutat? Raten mal. Sellerie. Dann gucken wir mal das erste. Jodsalz ist keine natürliche Zutat. Wahrscheinlich, weil Salz keine Zutat ist, kann das sein? Weiß ich nicht. Wie ist das deklariert? Kennst du dich nicht aus im Lebensmittelrecht? Na, es ist als Jodsalz, Salz-Kaliumjod gekennzeichnet. Kalium. So, was ist auch nicht natürlich? Aber die Kräuter sind natürlich. Okay, das stimmt. Würze. Gerstenmalzextrakt. Ah, der Geschmacksverstärker. Ja. Sonnenblumenöl, Salz. Sternchen. So, alles hat Sternchen. Natürlich Zitronenaroma, Sternchen, Zuckersternchen. Auch Geschmacksverstärker, wie wir wissen. So. Lustigerweise hat Mario Barth trotz der ganzen Sternchen nichts gegen Maggi. Ist dir schon mal aufgefallen? Ja, aber. Und vor allem Nutri-Score A. Ja. Aber nur, wenn man den Beutel nicht mit isst. Der ist ja, nicht stimmt. So. Ist, ja. Dazu gibt es dann Reis, den wir reichen werden. Weißt du, die geben sogar die Farben hier vor. In diesem freien Land. Die geben nicht die Farben vor. Das ist ein Zubereitung für 4 Portionen. 500 Gramm gemischtes Hackfleisch, alternativ Rind. Ja. 3 Paprika, rot, grün, gelb. Ja. 1 Teelöffel Öl. Die Farben sind vorgegeben. Das ist für die, ja, das ist ein Hinweis für die Farbe oder so. Also ist nicht so schlimm jetzt. Die Spülmaschine hat es übrigens, sie ist leise. Ja. Darauf hatte ich spekuliert. Ich habe sie dummerweise zu früh vor der Aufnahme angestellt, weil ich dachte, ich mache hier das mal, weil dann ist es sauber und. Aber dann war es gerade noch kurz laut. Hätte ich es gar nicht erwähnt, wäre es gar nicht aufgefallen. Ist nicht schlimm, wir können noch weiter drauf rumreiten. Dennis, die Olympischen Spiele haben gestartet. Guckst du das ein bisschen? Ja, sicher. Ich bin noch nicht gekommen, ich habe aber die Zusammenfassung geguckt, jetzt bei der Sportschau jeden Abend. Ja. Das ist auch ganz nett. Ja, also ich gucke auch nur abends, weil tagsüber muss ich ja arbeiten, wie du weißt. Ich bin ja nicht, so ein... Den Luxus habe ich nicht. Freischaffender Künstler wie du, ja, der sich irgendwie mit irgendwelchen aufgezwungenen Serviceverträgen... SLAs heißt das. Die Taschen voll macht, ja, ohne auch nur einen Finger krumm zu machen. Und dann. Hä, arbeitest du nicht auf einem Retainer? Ein Retainer? Ist ja, so nicht, heißt das. Was? Ja, so heißt es, wenn du quasi so ein Budget hast, von dem du Dinge abarbeiten kannst. Retainer. Du musst noch so viel lernen, junger Padawan. Ja, ich hab Welt. Das ist alles. Ich will das alles gar nicht lernen, ist das Problem. Ich habe da gar keinen. Ich hätte ja, ich weiß was, im Nachhinein denke ich mir immer, eigentlich hätte ich, Irgendwann auch werden die Quizminen ja. Von Günther ja auch veragenturisiert. Ach, dann macht ihr auch Scrum irgendwas. Das kannst du völlig vergessen. Scrum machen wir schon. Günther ist dann ein großer Freund von, oh Gott, jetzt darf ich nicht sagen, sonst werden wir wirklich abgemahnt. Ganz vorsichtig sein. Ich habe ja immer noch so einen Lebenstraum, den ich aber nicht verraten werde, damit mir den keiner klaut. Das mit den Abmahnungen. Kannst du dich erinnern? Ja. Ja. Würde ich furchtbar gerne mal machen. Wie dünn möchtest du, dass ich die Paprika schneide? So? Das soll man ja dünn schneiden. Das soll man dünn schneiden, oder? Ja. Gucken wir doch mal, was hier stand steht. Stand da. Ich habe ja auch ein Tomatenmesser jetzt, benutze ich ja. Kein Paprikamesser. Paprika in dünne Streifen schneiden, in der Tat. Okay. Jetzt bin ich bei der Dicke der Paprika angekommen, wo unklar ist, schaffe ich das nochmal? So ist es zu dick, aber es ist auch so dünn, dass es schwer ist, das nochmal auf die Hälfte jetzt zu schneiden. Ja. Und ich könnte meinen Finger dabei verletzen. Die Frage ist, welchen Finger benutze ich überhaupt? Nee, also, da das jetzt hier eine betriebliche Veranstaltung ist und ich wahrscheinlich unser Unfallbeauftragter gemäß Unfallkasse bin. Ja, was sagt die Unfallversicherung? Was sagt die, was sagt die Berufsgenossenschaft? Würde ich halt sagen, bitte schneide dir nicht den Finger ab. Ja, habe ich jetzt nicht getan. Weil ich möchte keinen BG-Fall auslösen. Also die um die Ecke sind Pflaster, aber wir haben kein Ambulanzbuch. Das müssten wir dann noch. Das ist ein Verstoß. Das können wir doch auch sozusagen. Wobei, es ist keine offizielle Betriebsstätte hier. Da bist du jetzt tiefer im Thema als ich. Das kann gut sein. Aber dann ist die Olympischen Spiele am Start. Ja. Ich gucke das natürlich so, ich kann. Ja. So wie ich auch gestern. Ich habe gestern Deutschland gegen. War das gestern? Es verschwimmt alles so. WM, EM, Olympische Spiele. Ich habe zufälligerweise in meinem Stall. Habe ich live gesehen, wie dieser Deutsche über 200 Meter Freistil Schwimmen, reden? Genau, Gold gewonnen hat. Das war ganz. Schwimmen die jetzt in der Seine? Da waren die Triathleten wohl und die haben das verschoben, weil die Seine dann irgendwie schmutzig war. Aber die normalen Schwimmwettbewerbe sind einfach in der Halle. Genau, die sind in der Halle, so wie immer. Oh ja, ich habe das gelernt und zwar beschweren sich die, also neben dem Essen, was sich wohl sehr beschwert wird, ist tatsächlich, dass dieser olympische Schwimmpool, den sie da benutzen, der ist temporär. Ja. Dass der nicht schnell ist. Ja. Der ist nicht tief genug. Ah, okay. Also idealerweise müsste er irgendwie 3 Meter haben und der hat 2,15 und was halt olympisch zwar ist, aber der Weltschwimmverband will eigentlich 2,50 Meter mittlerweile haben. Ah, okay. Idealerweise 3 Meter und weil quasi das man zu nah am Boden ist. Da gibt es zu viele Verwirbelungen. Genau, und deswegen haben wir keine Weltrekorde bisher gesehen. Das stimmt nicht ganz. Ja, okay, ich weiß nicht, was jetzt gerade, aber das war vor ein paar Tagen der Stand. Ich glaube, es gab einen Weltrekord, es gab auch ein paar olympische Rekorde, das gab es halt schon. In Berlin ist ja wohl das Wasser sehr schnell, habe ich mir jetzt sagen lassen. Habe ich halt jetzt im Fernsehen gehört. Nee, ich wollte aber darauf hinaus, denn das hast du denn die Eröffnungszeremonie. Ja, die fand ich, das war schon Peak Euro. Dies, was? Nein, also dieses Euro-Culture-Ding. Also quasi, wenn du die so. Eurovision Song Contest nimmst. Ja. Und den aber draußen machst, dann war das schon sehr Peak Euro. Ich glaube, es hat sehr viele Amerikaner sehr, sehr verwirrt und verstört insgesamt. Und es war sehr gut. So schwul fand ich das gar nicht. Also ich fand, es war hervorragend. Ja, genau. Also das einzige Problem war halt ein bisschen, dass der Ton nicht so geil abgemischt war und dass halt Tom Bartels die gesamte Zeit gelabert hat. Ja, lass ihn noch was erzählen, das ist doch nicht so schlimm. Aber die Show war also doch ganz super. Ich weiß jetzt gerade nicht, was hier, ich habe nichts mehr zu sagen, aber deswegen sage ich jetzt noch was. Ja, Tom Bartels. Mensch, Fernsehkommentator, wozu? Die hat seine Kollegin, und natürlich habe ich ihren Namen vergessen. Ja, so sie ist auch eine Frau. Ja. Mensch, musst du nicht erklären, das versteht sie von selbst. Ja. Na gut. Also ja, die Show war gigantisch. Durch die ganze Stadt durchzuziehen, das fand ich wirklich super. Also ich war echt geflasht und es wurde immer besser und besser. Ja. Allein zu Beginn die Idee, da die Mannschaften auf diesen Ausflug zusammenfahren, über die Seine einfahren zu lassen, klasse. Also wirklich cool. Richtig cool fand ich das. Hat mir sehr gut gefallen, von vorne bis hinten. Und natürlich ist das Kiwi-Internet wieder ausgerastet, Dennis. Was war passiert? Das Kiwi-Internet? Ja. Wurde Neuseeland wieder vergessen? Nein, das haben wir doch schon mal geklärt. Die Kiwis, kennst du nicht die Kiwis, die Leute, die sich immer Kiwis in ihre Namen reinsetzen? Ach so, die Anhänger der Fischbiologin. Die, ja, okay. Die Fischbiologin? Die Unwoken. Ja. Ja, Fischbiologin? Was? Willst du es wissen? Ja, bitte. Naja, es gab halt eine Fischbiologin, die halt dann halt einen Vortrag hielt, allgemein zum Thema Gender, und hat erklärt, ja, es gibt eigentlich nur zwei Gender. Ja. Was wissenschaftlich. Also muss man in die Tiefe gehen, auf jeden Fall, sie war sehr dramatisch und das, glaube ich, in der langen Nacht der Wissenschaft. Ja. Und. Oder die schon vorher deutlich aufgefallen, auf jeden Fall wurde der Vortrag dann gecancelt. Ja. Und das Internet ist ausgerastet und ist jetzt quasi die Schirmherrin der Kiwi-Bewegung auf Twitter. Aber woher kommt denn die Kiwi? Das habe ich nicht verstanden. Na, die Kiwi ist offiziell ja eine zweigeschlechtliche Frucht. Ach so, ach was Gott, ist das dumm. Den Leuten ist auch echt nicht so peinlich, meine Fresse. Ich möchte die Leute gerne nochmal auf meinem Balkon einladen, da ist auch eine Kiwi. Ja. Rate mal, wie die sich, dieses zittrig, die hat sich selbst getötet. Ja, das ist aber ein Defekt, denn das musst du unterscheiden. Das ist eine ideologische Erkrankungserscheinung dieser Pflanze, die ja auch in Berlin-Friedrichshain beheimatet ist. Kein Wunder, dass die gestört ist. Ja, also das ist alles logisch. Muss man sagen, den ist echt nicht so peinlich, diesen Leuten. Unter anderem war ein Bild nachgestellt von einem Künstler, das ich vergessen habe, wie es heißt und wer es ist. Nee, hier, Griechenland, altes Griechenland, da saßen die Götter am Tisch und das wurde. So ein Festmahl halt. Und das wurde schon mal verwechselt mit dem letzten Abendmahl. Genau. So. Und dann. Also ich kann es verstehen, warum es man tat, weil eine Szene daran ein bisschen unter war, langer Tisch und aber es gab es auch in diesem anderen Bild. Aber das Problem ist, dass irgendwann halt da ein dicker Mann, komplett blau angemalt, und der halt diesen griechischen Gott des Weins und des Weinbaus, von dem mein Name kommt, by the way. Dionysos, whatever, Dennis, da kommt es tatsächlich her. Da halt saß und halt da so ein Chanson singte, was sehr lustig war, und das meine ich mit Peak Euro, das hat dann die Amerikaner wieder verwirrt. Ja. Für uns ist es halt ein normaler Song Contest gewesen. Komm, wenn das auf dem Song Contest gewesen wäre, hätten wir müde gelächelt, weil es ist nicht atemberaubend, nichts Besonderes, dass da irgendwie Drag Queens da irgendein dieser Fokus nachmachen. Dieser Fokus, den alleine aufzumachen, finde ich völlig bizarr, weil das gigantisch Grandiose war einfach, dass sie die ganze Stadt einbezogen haben und einfach ein modernes Bild von Frankreich gezeichnet haben. Da muss man nicht auf einzelne Sachen eingehen und sich wieder irgendwie komischen. Aber die Leute haben, das sind Leute mit schlechter Laune. Die wollen nicht, dass es was Schönes gibt auf der Welt. So, und das war einfach, diese ganze Show von vorne bis hinten war einfach klasse. Ja, genau, das erlaubt sich nicht. Dann Marie Antoinette hundertfach geköpft. Ja, aber das war diabolisch. Ach so. Ah, okay, ja gut, das habe ich natürlich nicht gesehen. Ja, das war diabolisch. Das sind diabolische Symbole gewesen. Ja, natürlich ist es super. Du hattest da fucking die erfolgreichste französische R&B-Künstlerin, die ja fucking mit der französischen, dem Orchester der französischen Garde, Präsidentengarde, genau. Richtig geil, haben alle Spaß gehabt, alle. Ja. Man hat richtig gemerkt, dass diese Trompeter da, ja, die hatten richtig Bock auf sowas, weil es mal was anderes ist. Ja. Es ist modern, es war geil. Du hattest da irgendwie Lady Gaga, die da irgendwelche Zeug an der Szene gemacht hat. Du hattest dann halt diesen Metal-Verschnitt mit der irgendwie besten Opernsängerin Frankreichs oder, ja, so. Richtig, richtig geil. Einfach komplett ein Querschnitt durch die französische Kultur geschnitten. Wunderbar. Und dann am Ende die Fackel, die das Feuer entzündet, ja, hat, das dann mit einem Heißluftballon in die Luft gestiegen, ja, ist. Herausragend. Und vorher noch dieser, hast du den Opi gesehen? Ja, aber der letzte oder der älteste noch lebende Olympiasieger. Genau. Ja, 100 Jahre alt, dem haben sie dann die Fackel gegeben und dann kamen noch zwei andere Fackelträger und haben das dann hochgetragen auf die, so. Ganz, also ich, klasse. Und dann fucking Céline Dion auf dem Eiffelturm. Ja, genau, wo man, als man gedacht hat, okay, alles klar, Dankeschön, jetzt mit dem Montgolfier in die Luft und das Feuer über der Stadt, ja, das ist der Wahnsinn. Und dann ist aber auf einmal Céline Dion auf dem Eiffelturm, Leute, und so ging es die ganze Zeit, fand ich. Das war nämlich eine ganz, ganz grandiose Eröffnungsfeier. Und das wird, ja, ich bin mal gespannt, wie das dann in 4 Jahren aussehen. Wo sind dann die Olympischen Spiele? In Los Angeles. Ah ja, genau. Das ist Doppelvergabe. Ja, da können dann, gut, da können ja dann irgendwie, da können die dann ja auch sozusagen durch die Stadt gehen, ja. Marschieren, ja, also die Proud Boys, ja, aber dann können natürlich auch mal die Fackel übernehmen, irgendwie, weiß nicht, die Crack-Süchtigen, ja, die Fentanyl-Opfer, dann noch die ganzen, was ist mit den Obdachlosen in den Zelten? In den Zelten, kann man da auch vielleicht ein olympisches Dorf errichten in San Francisco? Nee, obdachlos sein ist ja jetzt illegal mittlerweile, dass sich Supreme Court ja entschieden. Ah ja, Mist, das ist natürlich schade. Naja, gut. Und dann heute der nächste Woke-Skandal, Dennis. Habe ich gerade gelesen in der Überschrift. Ein Boxkampf hat stattgefunden und nach 47 Sekunden geendet. Und jetzt muss ich hier ganz kurz, wo ist denn mein Spickzettel? Da ist dein, ah, ja, dein so. Spickzettel. Ich muss es mal nehmen, weil, und da habe ich eigentlich nur eine Frage an dich, ja? Moment. Hier. Imane Khelif, es geht um Boxen, wurde im Vorjahr von der WM ausgeschlossen, weil sie. Weswegen wurde sie ausgeschlossen? Erhöhte Testosteron. A. Gedopt war. Okay. Ja. B. Sich unsportlich im Ring verhalten hat. Ah. Oder C. Einen Geschlechtstest nicht bestanden hat. Oh, Geschlechtstest nicht bestanden. Ja, ganz richtig, das ist richtig. Da kommt man natürlich, bei Olympia ist sie dabei. Ihre Gegnerin hatte keine Chance. Vieles an dem Fall ist unklar. Und der Ärger groß. Geil. Darauf freue ich mich schon in den nächsten Tagen, das richtig schön seziert zu bekommen. Von AfD, TikTok, von der Bild-Zeitung, das wird grandios, da freue ich mich jetzt schon drauf. Moment mal, also, die haben, also, es gab diesen Bericht, also, es ist halt, also, das Problem, dass sehr viele Wettbewerbe mittlerweile sehr sexistisch sind, dass halt Frauen, die erhöhte, Anführungszeichen, also Testosteronwerte haben, die für die olympischen Sportverbände zu hoch sind, ja, die definieren das ja, ja, dass die disqualifiziert werden, weil es ja ein ungleicher Vorteil als Wettbewerbsvorteil, ja, ist. Und dass sie nur mitmachen können, wenn sie Hormone dagegen nehmen. Ja. Also willst du, komplett, warte mal. Komplett Gaga. Willst du jetzt ernsthaft, ich wollte eigentlich nur ein bisschen lustig, willst du ernsthaft jetzt über das Problem, nee, reden? Okay. Also ich wollte es nochmal sagen, dass es einfach komplett wieder Männer sind. Das ist ein Männerproblem. Da möchte ich das SPD-Grundsatzprogramm zitieren. Ja. Wer die menschliche Gesellschaft will, muss die männliche überwinden. Ja, genau. Das ist richtig. Ja, das stimmt. Das stimmt, aber die Annäherung über den Hormonhaushalt scheint mir der richtige Weg zu sein, auch wenn man noch nicht das richtige Maß gefunden hat, glaube ich. Ne, also meinetwegen können wir die Aufteilung halt nach diesen Geschlechtern aufheben und sagen, wir packen einfach die Leute, genau, wie halt in Gewichtsklassen. Genau, Hormonklassen, sowas. Das muss eigentlich richtig. Und wenn halt irgendwie zwei Menschen ähnliches oder ein vergleichbares Hormonlevel haben, dann sollen sie sich halt gegenseitig auf die Fresse hauen, weil das dann vergleichbar ist. Genau, da in die Richtung müsste es eigentlich hin. Das ist dann schon, haben wir das Problem jetzt tatsächlich auch gelöst. Ja. So. Das wäre die richtige Lösung. Aber Geschlechtstest nicht bestanden, Schniepi nicht gefunden. Nee, doch. Schniepi gefunden. Aber jetzt ist ja egal, weil es ein neues Verfahren. Ja. Also stell ich mir vor. Ich weiß nicht, was ein Geschlechtstest sonst sein soll. Wir müssen auf die Uhr gucken. 18.08 Uhr ist es Stand jetzt. Wir sind ja live on tape. Können wir jetzt schon anfangen zu kochen? Ich weiß nicht. Weiß nicht. Weißt du, das Problem ist, weißt du, wir müssen noch 10 Minuten. Ich mache den Kaffee mal erstmal. Ja, ich wollte gerade sagen, weil weißt du, was das Problem ist an, also was wir jetzt gerade uns fehlt als eine gute Kochschlendung? Der Gast? Alkohol. Ach so, ja, komm. Oder es müssen ein Getränk. Ja. Gönn mal was. Ja, guck mal hier, ich habe hier... Ich bin ein sehr schlechter Gastgeber. Ich habe hier ein Jefer Pfann. Oh Gott. Und hinter dir steht warmes Becks. und hier dein Lieblingsradler. Oh, ein Gösser. Willst du das haben? Ja, das nehme ich. Okay. Dann trinke ich ein alkoholfreies Bier. Guck mal, das ist sogar vegan. Ja, aber nicht das Etikett. Das ist aus Tierknochenmehl. Der Kleber. Immer noch? Oh nee, tatsächlich, wenn das... Das geht das, doch gar nicht. Wenn das da draufsteht, geht das doch gar nicht. Das geht doch tatsächlich nicht mehr, ja. Ja, so, Prost. Weißt du, was ich wiederentdeckt habe und gestern geschaut habe? Schwupps, darf ich keinen Roller mehr fahren. Ich habe ja jetzt gelernt, dank dem CDU-Spitzenkandidaten von Brandenburgs, also, dass auf dem Roller dieselbe Promillegrenze gilt wie auf dem Auto. Ja. Aber und ich bin ja Fahranfänger. Ach so, wirklich? E-Roller 0-0. Wie lange, warte mal, wie lange bist du mein Fahranfänger? 2 Jahre? 2 Jahre, ich habe noch ein Jahr. Das ist eine Erkenntnis, eine Information, die wusste ich nicht. Ja. Und die werde ich jetzt in Zukunft auch wirklich beachten. Wie das Original. Ja, riecht wie Hackfleisch. Nee. Es riecht halt wie Dosenfleisch. Ja, genau, das ist das Ding. Es riecht wie Dosenfleisch. Ich habe eine neue Liebe entdeckt, würde ich sagen. Und zwar, kennst du Thunfischsalat aus der Dose? Nicht Thunfisch, sondern schon vorgefertigten Thunfischsalat. Da ist dann immer so ein bisschen. Noch nie gegessen. Ja, da ist immer so ein bisschen. Weil es die eine vegane Version nicht gibt hier in Deutschland. Da ist immer ein bisschen Gemüse drin, dann vielleicht ein bisschen Couscous oder so. Ja. Das ist gewürzt mit Öl und Essig, so ein bisschen angemacht. Und dann oben drüber so eine Schicht Thunfisch, der aber nicht so aussieht wie der Fisch in den Thunfischdosen, wo man ja das Filet erkennt, sondern das ist einfach nur so eine Breimasse. Es sind halt die Reste. Es sind die Reste und. Ich find's total geil, muss ich sagen. Ich habe mich jahrelang davor gesträubt, weil ich dachte, der Salat kann ich mir doch selber machen, da zahle ich doch wieder extra. Aber das hat sich so als Mittagessen echt bewährt, finde ich. Gibt's manchmal im Angebot für recht günstiges Geld. Ist bestimmt überhaupt nicht fragwürdig und zweifelhaft. Aber was ich daran gut finde, ist, es schmeckt und es ist das Lebensmittel, das Katzenfutter am nächsten kommt. Oh ja. Ja. Und deshalb esse ich das sehr gerne, muss ich sagen. So, jetzt haben wir hier das vegane Thunfisch ist mein Highlight. Habe ich noch nie gegessen. Es gibt bei Rewe Plantfisch, heißt es nicht Plant irgendwas, ich suche das mal kurz eben raus. Jedenfalls ist das von einem rumänischen Konservenhersteller. Ja. Der größte rumänische Konservenhersteller, komplett klassisches Business, wenn du auf deren Webseite gehst, denkst du, okay, das ist Familienbetrieb seit 700 Millionen Jahren, konservativ ist es Markt, die haben aber scheinbar so eine Nebendivision, ja, dass die einfach so veganen Thunfisch machen und zwar den besten der Welt. Okay. Und den exportieren, den hat Rewe. Planfisch heißt das oder so, auf jeden Fall. 3 Euro kostet die Dose, ist ein bisschen teuer insgesamt. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich mal nach Rumänien fahre oder einfach kistenweise. Warte mal, davon habe ich aber gehört irgendwie. Oh, wie heißt das denn, das Zeug? Veganer Thunfisch? Oder Veganer Thunfisch Rumänien. Veganer Thunfisch.ro. So. Plantuna. Anfisch Plantuna. Super geil. Da gibt's auch ein veganes Produkt, sehe ich gerade. Das ist nicht so geil. Auf jeden Fall gibt's von diesem Plantuna auch das Ganze, wenn ich mal auf deren Webseite gehe. Und zwar Plantuna Salad. Ja. Und zwar gibt's das als Mexican Style. Ja, das ist immer, das ist okay. So, California Style. Was ist da drin? Na, Erbsen, Paprika, Oliven. Und Crack. Und Crack. Ja, aber auf jeden Fall, das hätte ich gerne. Aber ich habe und das ist halt, und vom, guck mal, das gibt's auch als Spread, als richtig Matsche. Geiler Scheiß. Und ich kaufe immer in Wasser und es hat nur 2 Weight Watchers Punkte, die ganze Dose. Okay. Einfach und der Inhalt? 60% Protein ist, meine ich, Sojaprotein, Protein einfach. Aber 60% Eiweiß, die Dose. Richtig geil. Ich muss einen Schluck nehmen hier. Wie das Original. Kein Unterschied. Ah, ja, das ist genau, das alkoholfreie Bier schmeckt auch einfach wie normales Bier. Ist das so? Kann man das eigentlich sagen, dass sich vegane Ersatzprodukte zu dem Original verhalten wie alkoholfreies Bier zu Bier? Ich denke schon. Es ist halt, wenn du nur noch alkoholfreies Bier trinkst, dann ist das dein Biergeschmack. Ja. Und das ist auch okay. Aber ich glaube, es gibt schon nochmal einen Geschmacksunterschied zwischen alkoholfrei und nicht alkoholfrei. Ja, das auf jeden Fall. So. Das ist gar keine Frage. Aber es gilt nur für die Ersatzprodukte. Bis auf Clausthaler natürlich, ne? Kenn ich nicht. Clausthaler kennst du nicht? Nee. Die stellen nur alkoholfreies Bier. Das kennst du nicht? Doch, Clausthaler kenne ich, aber die stellen nur alkoholfreies Bier. Ja, sicher. Haben die nicht mit. Okay, sind einfach die Reste. Sind einfach nur die Reste bei Radeberger oder was? Das war doch einfach der Gag, den die da. Ist doch Radeberger, oder? Clausthaler? Alles am Ende Radeberger. Das gehört doch. Das gehört doch bestimmt mittlerweile, sieht mal Gabriel. Clausthaler alkoholfrei. Clausthaler Original. Ja, ist einfach alkoholfreies Bier. Gibt's auch nur das. Okay. Ein Unternehmen der Radeberger Gruppe, ich sag's doch. Ach, guck. Naja. Ich kenne mich doch im Leben. Aber Radeberger gehört doch mittlerweile auch irgendwie zu, ich weiß nicht, InBev oder so. Nee, ich glaube, die sind noch unabhängig. Die gehörten ja eine Zeit lang zu Dr. Oetker. Die haben das ja abgestoßen. Und ich glaube, die ist einfach ein Investor drin, oder? Weil InBev kann auch eigentlich weiter noch Bier. Es ist einfach, dann ist die Marktkonzentration wirklich. Das ist doch dem, den Wettbewerbshütern scheißegal. Nee. Meinst du, bei Biermonopol hört der Spaß auf, ja? Ja, definitiv. Okay. Hä? Also, ich komme auf das Bundeskartell an, dass ich nichts kommt. Die haben uns auf dem Kartoffelkartell bewahrt, vor dem Wurstkartell. Ja, gut, aber stopp. Vor dem Betonkartell. Ja, guck dir das Kartoffelkartell jetzt, guck dir das jetzt mal an. Jetzt sind die Preise wieder bei 2 Euro, so wie vor einigen Jahren. Ja. Und nicht nur das. Aber es klingt. Die Tüten sind auch kleiner geworden. Ja, es ist wieder Shrinkflation bei den Kartoffelchips. Wir hatten das schon vor einigen Jahren und jetzt sind die Standard-Tütengröße ist von 175 Gramm auf 150 Gramm zusammengeschmolzen. Ich hab noch, pass auf, ich hab hier was im Kühlschrank, wo wir schon bei den ganzen Marken sind, ja? Das ist eine sehr chaotische Sendung heute. Ja, ist völlig egal. Ein weiteres Nestlé-Produkt. Ist es lila? Ja. Aber es ist nicht Milka. Warte. Nein, es ist ein Nestlé-Produkt. Ja. Milka gehört zu Kraft. Ach so. So, beziehungsweise nee. Mondelez. Ja, in Europa im Mondelez, in den USA ist Kraft Heinz. Ja. Kraft Heinz. Heinz Kraft. So. Pass auf. Ich habe hier einen Schokokuchen. Kraft Heinz ist ein amerikanisches Unternehmen. Kraft Heinz ist ein deutscher Rüstungskonzern. Und Gold Heinz ist, glaube ich, so ein komischer Reality-TV-Goldverkäufer aus dem Hessischen oder so. Pass auf. Ich habe hier einen Schokoriegel. Ja. Von Nestlé. Ja. Marke Lion. Ja, ist bekannt. Ist bekannt. Aber das passt die Farbe nicht. Ja, nun hör doch mal auf. Du versuchst dich immer selber zu spoilern. Lion kennst du, ne? Ja. Stell dir mal so einen Lion-Riegel vor. Ist auch lecker. Ist richtig geil, ja. Geil. Gönne ich mir auch ab und zu mal. Jetzt gibt's, ist der vegan? Nein. Gut. Ist der, jetzt gibt es natürlich Sondereditionen von Riegeln. So wie es Duplo White gibt, ja. Furchtbar. Du, was? Wieso furchtbar? Weißt du, Schokolade ist für Leute, die keine Persönlichkeit haben. Ich finde, die hätten das einfach Duplo White Power nennen sollen. Dann wäre das, glaube ich, richtig. Dann hätte nochmal ganz andere Märkte erschlossen. Aber darauf kommt Ferrero nicht. Obwohl die längste Praline der Welt. Obwohl mögliche. Bis nach Stalingrad reicht die. Obwohl die ja auch. Naja, jetzt, ich dachte jetzt wegen Faschismus und Italien und Meloni und so. Meinst du, die Firma Ferrero ist am Ende so ein Konzern, falls der Faschismus mal wirklich wiederkommt, meinst du, die machen mit 100 Pro? Wenn man in deren Geschichte kommt. Das will ich hoffen. Ich will doch nicht auf meine Kinderschokolade verzichten. Das ist bestimmt noch so ein Konzern. Das gibt es auch bestimmt schon seit dem Ersten Weltkrieg oder so. Die haben doch bestimmt eine Lücke. Zu ja, Lücke. Das ist doch, warte 40 mal. Und 45. Wie hieß denn der Ferrero Hannes noch? Der war da nicht der Alte? Auch, Federico Ferrero? Nein. Das war jemand anders. Du musst die richtigen Ferrero suchen. Franz Ferrero. Aus Clausthal-Zellerfeld. So, bla bla bla. Geboren. Giuseppe wahrscheinlich. Brachte italienischen Markt. So, gucken wir mal hier, warte. Michele? Nee, das ist der Sohn. Das ist vorher, warte. Das Unternehmen wurde vom Quintito Petrero. Sind ja alle beiden. Ach, 46. Also nach dem Krieg. Aber was Pietro Ferrero. Ja. War der, aber der Alte? Siehst du, 2011 ist er gestorben, schau mal. Ja. Und ich meine, der war irgendwie mit dem Bialetti befreundet. Aber das war doch auch ein Faschist, oder? Der Bialetti war auf jeden Fall ein stranger Typ. Der hat sich ja in so einer großen Mokkakanne beerdigen lassen. Das ist geil. Ja. Also, was ich sagen wollte. Wir haben hier einen Lion. Ja. Und zwar Sonderedition Brownie. Ja. Schmeckt tatsächlich okay, weil das innen drin so ein bisschen nach KitKat schmeckt. Okay. Ja. Ich glaube, das ist KitKat auch Nestle, ne? Ja. Deswegen, wenn ich veganes KitKat esse, bin ich moralisch allen überlegen. Das verstehe ich nicht. Naja, weil die Leute können mir ja nicht vorwerfen, aber sag mal, das Produkt. Ja, aber es ist vegan. Und du frisst nicht vegane Scheiße wegen. Okay, pass auf. Jetzt kommt Lion Brownie Style. Ja. Schmeckt ganz okay. Aber nimm den mal in die Hand. Der ist winzig. Der ist auch. Hä, ist das so eine. So, wie heißt das? Fun Size? Das ist so, das sieht so aus von der Größe, ich weiß es nicht, ich glaube, wir haben die außen, das war, da waren 5 Stück drin, deshalb haben wir die Umverpackung jetzt nicht mehr, das ist der letzte. Die sind normalerweise, weiß ich, so ein Drittel länger? Der lag hier im Kühlschrank, der hat, ich weiß nicht, 30 Gramm schwer oder so. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass so ungefähr die Hälfte dessen, was so ein Standard-Lion eigentlich mal irgendwann gewogen hat. Maß wird ja auch immer kleiner. Ja, furchtbar. Das ist eigentlich so diese Größe, die man an der Kasse erwartet. Ja. Oder so in so einer Kantine, weißt du? Wenn du es so hältst, wo du quasi noch die Luft wegdrückst. Ja. Es ist kurz davor, dass es quasi diese Minis in dieser Multipackung sind. Das ist die Größe gerade. Genau. Und das hier war in so einem Fünferpack, wie so diese Twix, wo früher 6 drin waren, aber jetzt auch nur noch 5. Oh. Ja. Und dann halt winzig klein. Und das ist wie so, weißt du, wenn du an der Tanke oder am, nee, Tanke ist, dann haben die auch die Großen eigentlich. Aber in der Kantine, irgendwo stehst du in der Kantine, du hast den Teller geholt, stehst an der Kasse und wartest und so, oh ja, so ein Schokoriegel nehmen wir mit. Klingel und dann wird man halt verarscht mit diesen kleinen Portionen. Es müsste ja einfach ein Gesetz geben, das sagt, wenn du die Packungsgröße änderst, musst du das auf der Packungsgröße selber. Das ist doch Kommunismus, Dennis. Das hat doch mit freier Marktwirtschaft nichts zu tun. Muss groß draufstehen, dass es eine Preiserhöhung ist. Nein, das regelt doch die freie Hand des Marktes. In dem Modell geht man zwar immer davon aus, dass es, weißt du, wo die freie Informationen, dass allen Marktteilnehmern alle Informationen immer zugänglich ist, aber wenn wir das schaffen würden, dann wäre das ja Kommunismus. Weißt du, wo die freie Hand des Marktes reingreift? In die Tasche des nackten Manns. Da greift die rein. Das finde ich auch. So, wir waren bei den Olympischen Spielen stehen geblieben, Dennis. Ich habe gestern, war das glaube ich, Deutschland gegen Sambia geschaut. Fußball, genau. Männer oder Frauen? Frauen. Männerfußball ist ja ganz interessant, da tritt Deutschland ja nur mit so einer Nachwuchsmannschaft an, wenn die sich überhaupt qualifizieren. Ah. Frauen dürfen aber die normalen dabei sein, sag ich mal. So. Die deutsche Nationalmannschaft spielt leider nicht so gut, aber wird derzeit mal wieder trainiert von Horst Rubesch. Zum, glaube ich, 9. Mal ist er jetzt Bundestrainer der Frauen und hat ja auch viele Herren-Nachwuchsmannschaften trainiert. Super Typ, finde ich geil, aber leider performen nicht so krass. Die haben jetzt irgendwie im ersten Spiel gegen USA 4-1 verloren, jetzt gegen Sambia gewonnen. Gucken wir mal, was da rumkommt. Das habe ich auf jeden Fall gesehen. Was habe ich denn noch so Schönes gesehen? Ja, ein bisschen Schwimmwettbewerbe gestern Abend tatsächlich noch gesehen. Das war ganz interessant. Da hat auch eine deutsche Bronze gewonnen im... Habe ich vergessen. Und das ist lustigerweise die Ex-Freundin von dem Olympiasieger über 200 Meter Freistil. Und darüber haben sich die ganzen Leute in meiner Timeline aufgeregt. Wieso? Warum darüber aufgeregt? Na, dass quasi sie immer darauf reduziert wurde, dass sie zwar irgendwie, dass sie halt nur die Freundin, Ex-Freundin ist von irgendjemandem. Er war halt einfach als erstes dran. Und dann mussten die irgendwas, irgendwie Boulevard einspielen. Ja, aber das hat irgendwie in den Bauchbinden, da stand halt nicht drin irgendwie, ja, die hat gerade irgendwie Silber gewonnen, nee, da stand nur Ex-Freundin. Die hat Bronze gewonnen, das war gestern erst, das konnte noch gar nicht passiert sein. Die mussten irgendwas schreiben. Sie schreiben so, Teilnehmerin am Wettbewerb der Frauen. Schwimmerin, aber das ist doch viel juicier, wenn man schreibt Ex-Freundin. Es ist einfach, also wo ist denn dein Gala-Instinkt? Also was ist das für ein Quatsch hier? Die fucking Sportschau, die soll nicht galerisiert doch werden. Doch, natürlich soll die das. Nein. Doch, das ist, Olympische Spiele sind für alle da. Du musst die Menschen auch wieder einholen irgendwie. Du musst die auch dazu holen. So, es ist 18.23 Uhr. Ich versuche mal rauszufinden, ob wir jetzt schon anfangen dürfen zu kochen. Das ist ja alles, muss alles genau getimt sein. Ja. Das ist alles ein bisschen schwer. Ich habe auch noch Stichwörter aufgeschrieben. Wir haben noch andere Themen mitgebracht heute. Ich hatte erst übrigens überlegt, eine Weißkohl-Schichthackpfanne. Aber war leider mit Speckgewürz. Das ist ein bisschen schade. Genau, das wollte ich nicht zumuten. Ja, das sieht ganz gut aus. Ich glaube, wir können langsam anfangen. Achso, willst du jetzt noch einen Kaffee? Dann mache ich erstmal einen Kaffee. Weil wir brauchen mehr Geräusche, dachte ich. Ja, machen wir mal einen Kaffee. Machen wir mal einen Kaffee, ja. Wir sind hier mit der Profitec-Maschine. Gutes deutsches Unternehmen, Profitec. Und den Kaffee natürlich. Woher haben wir den Kaffee, Dennis? Woher haben wir den Kaffee bezogen? Wie heißt denn der schlimme Ort, wo irgendwie die... Wo schlimme Ort? Nein, da wo die Kinderwagen rausgeworfen wurden mit dem Poller. Kennst du, erinnerst? The Bahn oder was ja, war das? Ja, The Bahn oder so. Oh Gott, so. Mutmaßig. Die waren ja, auch bestimmt ab wie Günther Jauch, sein ja. Vater, ey, meine Fresse. Nee, Flying Roasters. Ja, sagt mir nix. Gegenüber vom Humboldthain, Hochstraße, 20 oder so? Nee, 43, aber so ähnlich. Oh, aber meine alte Postleitzahl. Ach so. Guck mal, quasi Hut. GBR. Eine GBR, so ist das. Weißt du, was ich jetzt letztens gesehen habe? Sehr gut, übrigens. Hervorragend guter Kaffeeladen, fahre ich immer sehr gerne hin und kaufe immer alles. Hier wirklich Werbung komplett for free, richtig geil. Und die sind keine arschgepuderten sonst was. Die machen einen eigenen Nachhaltigkeitsbericht, stellen die auch auf die Webseite. Ja, in so einem kleinen Pups-Unternehmen hier, was so ein bisschen Kaffee ist. Natürlich nicht kleines Pups-Unternehmen, ja. Weißt du, was ich meine. Aber irgend so eine kleine Kaffeeklitsche aus Berlin schafft es, einen scheiß Nachhaltigkeitsbericht auf die Webseite zu stellen. Ja, ja, aber das kannst du doch einem DAX-Konzern nicht zumuten. Die besuchen ihre verdammten Bauern und gucken sich das da an vor Ort und sprechen mit denen. Aber ein DAX-Konzern kriegt's nicht hin, Adidas. Geh kacken, du Idiot. Und verleg doch deinen scheiß Sitz nicht in die Schweiz. So. Hier, by the way, ich habe eine neue Rechtsform, meine Lieblingsrechtsform. Das hat alles überhaupt keinen Sinn gemacht, der Satz. Das ist Verdammung. Die Schweiz hat überhaupt logisch nichts mit dem zu tun, was ich vorgesagt habe. Aber ich bin einfach wütend. Schweinemast, EGBR und KKG. Oh. Die einzige EGBR und KKG, die ich in Deutschland gefunden habe. Was ist denn eine EGBR? Eine eingetragene GBR. Ach so, nein. Ach, man kann sich jetzt ja ins Dings eintragen lassen. Und dann ist man keine OHG? Nein, weil OHG hat ja nur mit Handelsrecht zu tun. Ja. Und eine eingetragene GBR bekommt vollständige Rechtspersönlichkeit und kann komplett am Rechtsverkehr teilnehmen. Ja. Kann quasi unter eigenem Namen, also das heißt, die Namen der Gesellschafter müssen nicht mehr vorkommen. Und Kaffee wird jetzt gemahlen in der Niche-Kaffeemühle, in der Niche Zero. Willst du den Preis nennen? Nein. Okay. Und wie viel Gramm hast du jetzt da gemacht? 20, ich mache mal ein bisschen, also viele kommen jetzt wieder, das darfst du nicht zu laut sagen, jetzt kriegen wir Kommentare, die sind voll von irgendwas, weil das ist nur ein 17, 18, 19, nein, fickt euch. Hier läuft es ganz gut mit 20, das passt schon und Brauverhältnis 1 zu 2,5, ihr könnt mich einfach alle mal am Arsch lecken. Jedenfalls genau, es ist eine eingetragene GBR, die hat dann auch dadurch ein paar fixe Rechte bekommen, kann irgendwie grundbuchfähig sein und ganz einen anderen Quatsch, kann jetzt auch Inhaber von Unternehmens, also quasi das, was das Richterrecht zur EGBR war, wurde halt manifestiert de facto. Ja, okay. Ging halt voll auch schon, aber jetzt quasi ist fix. Und als EGBR bist du eingetragen. Aber es hat mit der OHG nichts zu tun, weil du musst kein Handelsgewerbe dafür sein. Also Handelsgewerbe, du meinst einfach, das heißt dann Kaufmann. Ja, genau, du bist trotzdem keine Kaufmann, genau. Okay. Also du musst kein Kaufmann sein. Wenn du ein Kaufmann wirst, wirst du zur OHG, na klar. Genau. So. So, aber wo sind die denn eingetragen dann, die eben, GBRs? Es gibt ein neues Register. Ach, ein GBR-Register oder was? Ja, genau. Und da ist eine traurige Gesellschaft drin, oder wie? Nee, das eine EGBR und KKG deutschlandweit, die einzige. EGBR und KKG, meine Güte. Naja, KKG auf Aktien. Wir könnten tatsächlich, wenn wir jetzt das anstellen, könnten wir die einzige Rechtsform sein, die EGBR und KKG auf Aktien. Vielleicht nennen wir einfach uns dann auch Borussia Randale. Borussia heißt ja Preußen, ne? Ja, passt ja. Wo sind wir denn hier? In Preußen? Ja, so ist das, genau. Apropos Preußen, ich habe letztens eine sehr, sehr interessante Dokumentation im Fernsehen gesehen. Wie heißt der Fachbegriff, was du gerade gemacht hast? Aufgelockert? Ja. Okay. Das ist ein Puschieren? Nee. Distribution Tool. Okay. Also und jetzt musst du stempeln. Nein, jetzt wird erstmal hier das noch flach gemacht. Ach so. Und dann wird, genau, dann wird gestempelt, so ist das, mit so einem schönen, der macht auch direkt ein Datum rein. Warte. Knickknack. So, jetzt ist das Datum drin, sehr schön. Jetzt können wir noch Eingang. Jetzt können wir noch kurz spülen. Ja. Damit das, ich habe zwar hier, ist ja mit Hitzesteuerung. Ja. Ne? Also kommt immer sozusagen eigentlich ganz gut die gleiche Temperatur raus. Aber einmal noch durchspülen, das kann nämlich immer sein, dass ein bisschen zu heißes Wasser in Form von Dampf sich vorne absammelt, wenn man das zu lange anlässt. Und jetzt einfach rein mit dem Scheiß. So. Wo war ich jetzt stehen im Leben? Ach genau, ich habe eine Doku gesehen. Und zwar über einen Blogger. Ich versuche das mal zu finden nebenher. Das war eine... Was hast du? Nee, ich Atmo aufnehmen. Ach so, okay. Ja gut. Nee. Ich weißt du, was schlimm ist? ZDF-Info? Ich kann jetzt nicht zusammenschneiden, weil da Geräusche sind. Das macht ZDF-Info? Ja. Hoch? Viel zu lange laufen lassen. Sag doch was. Hä? Du bist der ja, App-Profi. Ach, Quatsch. Möchtest du da Zucker reinhaben? Nein. Gut. So, das gieße ich jetzt mit ein bisschen Wasser an. Eigentlich macht man das Wasser vorher rein von Americano, weil das, da hast du die Creme nämlich oben hübsch drauf. Ach so. Aber das interessiert mich nicht, wie das aussieht. Also ein Blogger, ZDF-Info oder so, von knapp vorm Krieg, der ist nämlich in, der erforscht Kaliningrad. Ja. Also früher bekannt unter dem Namen Königsberg. Und schaut sich an, was da alles so vergraben ist. Und was da unterirdisch so gibt. Und geht in alte Bunkeranlagen und so. Super interessant. Das macht er irgendwie mit so einem Kumpel. Ob die es jetzt noch machen, weiß ich nicht. Und das haben die kurz vorm Krieg, hat das ZDF da so eine Doku aufgenommen und über die gedreht. Wirklich richtig cool, weil das einfach so Urban Explorer waren, die durch die Gegend gelaufen sind. Und das Lustige ist, gab es kein Verbot, in diese Sachen reinzugehen. Ja. Da waren dann ab und zu mal ein Schilder, da wird abgeraten, ist gefährlich oder so, aber es gibt aber kein Verbot. Und die Leute konnten da reingehen und so, konnten die ganz viel kartografieren und haben sich alte Bunkeranlagen angeschaut, haben ganz viel dann irgendwie auch in Museen geschafft und so und haben auf deren Blog halt ganz viel sozusagen über das alte Königsberg, was davon heute noch zu sehen ist. Gar nicht mehr so viel, lustigerweise. Ist ziemlich stark verändert. Also, und was total, weil die Stadt vor 100 Jahren einfach komplett anders aussah. Okay. Komplett anders. Das ist jetzt ein bisschen scheiße mit dem Krieg oder so, hätte man sich ja mal anschauen können. Aber nein, ist ja derzeit nicht. So. Ja, aber mit Sarah Wagenknecht kommt das alles in Ordnung. Ja, oh, da freue ich mich schon drauf. Das wird ganz grandios. Kann ich den jetzt trinken? Muss ich warten? Was ist der Plan? Den kannst du jetzt so trinken. Das ist jetzt hier aber dein Kaffee. Du trinkst keinen? Ja, ich müsste mir noch einen machen. Ich würde jetzt aber anfangen zu kochen, weil... So. Ja, ist halt Kaffee. Mhm. Genau. Oh, lustig. Was denn? Das ist eine andere Bitternote oder eine Kaffeenote als der Automatenkaffee bei der DB Lounge. Ach. Ja. Ach, das ist natürlich schade, ne? Ich hatte immer gedacht, in der DB Lounge gibt es auch Kaffee von Flying Roasters. Aber hey. Nee, den guten Dallmayr-Kaffee, Industriekaffee. Mit dem Milchpulver. Und der Rinderbrühe aus derselben Düse. Ist das immer noch so? Ja, klar. Wird das durchgespült zwischendurch? Ich hoffe es. Ist die Rinderbrühe vegan? Nein. Die Gemüsebrühe glaube ich auch nicht. Da ist noch Milch, Molkepulver war billig. Was ich jetzt mache, Dennis, ich nehme jetzt diese Stielpfanne. Ja. Ja, und wir gucken uns jetzt nochmal ganz kurz an, was wir überhaupt zu tun haben. Denn wir müssen jetzt das Hackfleisch anbraten. In einem Teelöffel Öl. Mit einem Teelöffel Öl. Und dann 5 Minuten knusprig braten und dann Paprika 5 Minuten mitbraten und dann müssen wir 350 Milliliter Wasser zugießen, den Beutelinhalt aufrühren und kochen lassen und bei geringer Wärmezufuhr dann 2 Minuten köcheln lassen. Dennis, würdest du mir die Ehre erweisen und 350 Milliliter Wasser abmessen? Ich gebe dir auch ein passendes Gefäß. Das ist scheiße, das nimmst du lieber nicht, aber das hier ist gut. 350 Milliliter, Dennis. Sind das 350 Milliliter? Wenn du es so hältst, nicht. Nee, das ist ja Zucker. Zucker in Volumen messen? Na Dennis, das sind aber nicht, das ist ja fast 0,4. Ja. So können wir hier nicht kochen. Wie heißt das hier? Engelschluck beim Whisky machen? Stimmt, das gibt's auch. Angel Share, ja, richtig. Mhm. Mhm. So, ich trinke nochmal einen Schluck. Mhm. Von diesem herausragenden alkoholfreien Bier vom dem friesischen Brauhaus Jefer. Aber ist das falsche Friesland, oder? Was? Friesisches brauchst du Jefer KG. Aber wo ist Jefer? Ostfriesland oder Nordfriesland? Nee, das ist in Friesland. Ach, Friesland, ach so. Das heißt einfach nur Friesland. Okay. Weil ganz im Westen ist Westfriesland, dann kommt Ostfriesland, dann kommt Friesland und wenn du dann nach oben in den Norden gehst, dann kommt Nordfriesland. Okay. Das erklärt sich doch von selbst. Und dann, wenn du wieder in den Niederlanden bist, dann ist wieder Westfriesland. Da ist Westfriesland. Ja, ja, okay. Ist doch logisch. Ja, total. Verstehe nicht. Das habe ich jetzt meckern. So, wir gießen das natürlich jetzt, wir müssen das natürlich jetzt mit Öl anbraten. Ja. Ja, steht da. Und ich würde sagen, wir benutzen das Olivenöl eines alternden Rockstars. Oh! Ja. Das ist hier original besorgt, das Farin Urlaub Olivenöl. Darf ich mal riechen? Hier gekauft. Ja, riecht wie Olivenöl. Riecht wie Olivenöl. Dass er mit seinem Kumpel auf Sardinien anbaut. Oder besser gesagt, seinen Kumpel anbaut. Das ist, wenn das jetzt hier der Lauterbach sieht. Das wird. Das war 1,5 Teelöffel, definitiv. Ja, Olivenöl ist in Ordnung. Außerdem trinkt der Lauterbach sehr viel Rotwein. Das stimmt. Kein Salz fressen, aber saufen wie ein Loch. Ja. Das ist quasi die. Wenn man dazu zu dem Salz, kein Salz, aber Rotwein, wenn man dazu auch noch viel Bier und Schnaps trinken würde, aber auch sehr viel Salz, dann wäre es die Kubicki-Diät. Ja. Mutmaßlich. Ja. Oh, hört ihr das? Es brutzelt. Ist das nicht toll? Ah. Ist das nicht toll? Wahnsinn. Dieser Fortschritt. Ich habe ja. Hast du mitbekommen, das ARD-Buffet wird eingestellt nächstes Jahr, oder? Nein, warum das denn? Kostengründe. Guckt wirklich? Keiner mehr. Was? Warum das denn? Aber was wird denn aus. Wie heißt sie denn noch? Was denn? Da gab es so eine überangepasste Moderatorin. Ja, die macht im SWR dann irgendwas anderes halt. Aber Moritz und Martina, geht's auch gut? Ich hoffe es. Lange nicht mehr gesehen. Muss ich mal einschalten im WDR. Immer sonntags. Weißt du, was man machen sollte mal? Sonntags saarländischen Rundfunk gucken. Da gibt es irgendwie die Sendung Flohmarkt. Ja. Und noch ein paar andere Sachen. Und ich habe da immer mal eingeschaltet. Das war so eine Sommerausgabe. Oder die waren auf jeden Fall draußen. Und haben gegrillt. Weißt du, was sie gegrillt haben? Ja, aus dem saarländischen Rundfunk. Die haben Leona gegrillt. Natürlich. Ja, geil. Habe ich dir mal erzählt, dass ich hatte mal einen, in derselben Organisationseinheit, möchte ich mal sagen, einen saarländischen Kollegen, also eigentlich sogar zwei saarländische Kollegen, aber der eine saarländische Kollege, der jetzt in Brüssel arbeitet, der ist aufgestiegen in den Quizminen und macht jetzt das Europageschäft vom Chateau Jau. Mutmaßlich. Gott, ich bin auch gemeint. Der kommt aus dem Saarland und hat mir tatsächlich auch mal eine Leona mitgebracht. Geil. Mehrere. Und die haben wir hier gebraten, gegrillt. Und das war, ich muss sagen, ist geil. Leona auf dem Grill ist der Hammer. Weißt du, wenn du das jetzt noch panierst und dazu hier Tomatensauce auf Mehlschwitzenbasis machst, ja, dann ist das die ost-westdeutsche Fusionsküche. Lecker Spirelli dazu. Ostdeutsche Fusionküche. Ja. Ach du Scheiße. So. Das ist hier. Also, das Problem ist an dem Zeug ist, dass natürlich im Gegensatz zu echtem Hackfleisch nicht braun wird oder grau. Ja, das ist doch braun hier. Braun, aber nicht grau. Hackfleisch wird normalerweise verliert seine Farbe. Außer man. Aber dann brätst du nicht richtig an. Hä, aber Hackfleisch kriegt doch dann einfach irgendeine so einen Grauton. Ja, aber du musst natürlich gegenarbeiten, ordentlich Feuer dran machen, damit das auch schöne Röstaromen entwickelt. Ja. Ja. So. Aber das hat nicht die Eigenschaft, da fehlt halt dieses Hämoglobin-Gedöns, diesen Fake. Aber da kann man noch ein bisschen, könnte man nicht, um das hinzukriegen, ein bisschen Schweineblut da reintun? Ja, also Beyond Meat macht das ja, die packen ja diesen, die haben ja quasi aus den Erbsen, das ist ja quasi die Pflanzenversion vom Hämoglobin. Und das hat dieselbe Eigenschaft tatsächlich, dass es halt rot ist und wenn es irgendwann nach Hitzeeinwirkung wird es halt grau. Folgende Frage, es gibt ja auch roten Farbstoff aus Läusen. Ja. Ist ja auch nicht vegan. Richtig. Warum? Warum darf man Läuse nicht essen? Kannst du mir das erklären? Läuse sind ja keine Wirbeltiere zum Beispiel. Ja, aber es gibt ja Veganer, die nicht Unterscheidung bei Wirbeltieren machen oder generell und sagen bei Insekten, gibt es eine vegane Sekte, eine Abspaltung, die Insekten isst? Ja, klar. Also es gibt viele Veganer, die Insekten essen würden, weil denen die Eigenschaft des zentralen Nervensystems fehlt. Ja. Die haben de facto kein Schmerzempfinden, das ist die Definition. So wie Fische und Kinder. Ja. Eier haben auch kein Schmerzempfinden, deswegen sind sie vegan. Stimmt. Wie geht das? Pass mal. Keine Eier essen, aber für Abtreibung sein. Wie geht das zusammen? Dennis, kannst du mir das erklären? Ja, das ist keine Antwort. Dachte ich mir doch. Ja, aber ich war mal in Leipzig in einem guten Rahmengeschäft und die meinten so, ja, wir haben nicht offiziell eine vegane Version, wir haben unsere Standardnudeln, haben halt 0,2% Muschelgedöns drin. Ja. Und hat uns der Kellner darauf hingewiesen, dass das dann nicht vegan sein könnte. Ja. Für viele. Und das ist auch egal. Muschel empfinden nix. Aber Rahmen würde ich, also finde ich am ästhetischen aus Holz eigentlich. Ja, dementsprechend. Ja, die Definition, was halt vegan oder nicht ist, ist halt kompliziert. Und es gibt da keine einheilige Meinung. Dementsprechend, ich agiere halt auf dem Prinzip, ich versuche so viel Leid wie möglich zu vermeiden. Warte mal, jetzt versuchst du auf einmal leid zu machen. Hast du nicht immer großkotzig erzählt, dass es die Tiere interessieren dich nicht? Du würdest es nur wegen der Umwelt machen? Ja, das meine ich mit Leid. Ach für so. Mich. Also meine Leiddefinition ist halt die Umwelt, also mir sind die Tiere egal. Ja. Weil es gibt halt einen Grund, warum wir waren auf dem Mond, Schweine nicht. Das ist, da gibt es eine Hierarchie drunter. Ja, und wo... Bin kein Antispezifist. Okay, und wo auf der Leiter steht jetzt Sigmar Gabriel? Oben, dazu... Der hat auch stark abgenommen. Ja, aber kennst du das Video, wie Sigmar Gabriel eine Glühbirne wechselt? Ah, Bundestagswahlkampf, was war das, 2009? Oh, ich war noch so jung und unverbraucht. Hast du ihm nicht eine Glühbirne verkauft? Nee, ich habe ihm eine abgekauft. Oder so. Und also, vor allem, er hat 1 Euro gekostet, mit seinem Gesicht drauf, von Osram, Made in Germany, obwohl schon längst in Made in China waren, aber es war halt deutsches Produkt, so. Ja. 1 Euro, mit seinem Gesicht drauf. Und dann kam ich halt mit einem 5-Euro-Schein, hat sich noch beschwert, dass er Wechselgeld geben muss. Ja. Das hätte ich auch. So, ich mache jetzt die Paprika da rein. Ja. Das muss jetzt noch 5 Minuten mitbraten. Das passt ja gar nicht rein. Die Pfanne ist ein bisschen kleindimensioniert, ja. Aber das macht nichts, es fällt zusammen. Mach mal ein Foto für die Instagram-Story. Und das Hack geht nicht so schön auseinander. Das sind eher Hackklumpen, die wir jetzt hier haben. Da musst du ja Mühe geben. So, was macht die Spülmaschine? Ist fertig. Gibt's ja gar nicht. Hier, guck mal. Ne? Ist auch ein deutsches Qualitätsprodukt. Ja, von Miele. Na, wir nennen doch keine Marken hier. Hä? So. Das schmuggelt hier jetzt schön mit. Ach ja, oh, wir können natürlich jetzt auch mal hier den Reis, den ich schon vorbereitet hatte, den können wir jetzt mal langsam auf Temperatur bringen, damit der gleich kocht. Dennis, freust du dich schon auf dieses wunderbare Hackgericht? Ja, in der Tat, tatsächlich. Ja, sehr gut. Also ich bin für, also ich bin ehrlich, einmal im Jahr oder so zweimal im Jahr gönne ich mir tatsächlich dieses Maggi-Bolognese-Gedöns. Ich weiß, dass es keine richtige Bolognese ist, aber es ist tatsächlich, dann bin ich halt aufgewachsen. Ja. Und ich finde, das hat seinen eigenen Geschmack einfach. Und es hat natürlich mit einer original italienischen Bolognese, ich weiß, die muss irgendwie 7 Millionen Jahre kochen. Das ist auch scheißegal. Diese, weißt du was? Wenn ihm noch einmal irgendjemand kommt, das ist nicht original, dann trinke ich einen Cappuccino nach Mittag. So, ja. Weißt du, wo man auch Bolognese natürlich kaufen kann? In fucking Italien. Auch die Leute kochen effizient, wenn es notwendig ist. Deswegen, ich mag diesen Geschmack, diesen tomatigen, Glutamingeschmack, den diese Tüten haben, hat schon was tatsächlich. Und es ist einfach ein ehrliches Produkt. Es ist ein ehrliches Produkt. So, Dennis, kommen wir mal zu richtigen Themen, während das hier brutzelt, und ich würde dir Folgendes sagen. Zum einen müssen wir noch etwas erwähnen. Der gute Freund unserer Sendung, wir haben letztes Mal vergessen, der gute Freund unserer Sendung, König Henry, bringt mal wieder ein Dokument auf die Welt, das man hören kann. Und zwar ist es diesmal eine EP, ich glaube kein ganzes Album. Jedenfalls möchte er Platten pressen und sammelt dafür Geld. Ja? Das ist auch schon fast ganz, glaube ich, erfüllt, die Kohlesammlung. War letztens, ich habe es noch nicht, tatsächlich noch nicht bestellt. Guck mal kurz nach, ob ich noch Zeit überhaupt habe. Ich habe es ein bisschen verschwitzt die ganze Zeit. Ich hatte ja so viel zu tun. Ich war ja so eingespannt, Dennis. Ich hatte kaum Möglichkeiten zu machen. Außer darf ich im Moment nicht so viel kaufen. Das ist mir ein bisschen untersagt, leider. So, ich gieße jetzt das Wasser an und pack das Pulver dazu. Das WLAN ist am Abkotzen. Das WLAN kotzt doch nicht ab, Dennis. Doch. Das ist doch hier von... Wir haben doch extra den Anbieter gewechselt. Das ist doch jetzt von Pure. Ja, aber es ist wahrscheinlich aus dieser Plastik-Pure-Dose. Was? Nee, ist eine Fritzbox. Ja. Was? Ja, sag ich ja. Wir kriegen aber hier Glasfaser, ne? Die machen jetzt, das ist ja bisher nur Kabel, aber die verlegen hier Glasfaser bis hoch in die Wohnungen. Wir wohnen hier im 10. Stock. Altbau. Ja. In Französisch Buchholz. Ja. Und da verlegen die das jetzt hin. Das macht einer mit so einem, der hat aber nur, das braucht ziemlich lange, weil der hat nur eine Leiter. Und die muss er immer auf die Fensterbänke drunter stellen. Er hat im Stockwerk drunter und kraxelt dann hoch. So, ist jetzt hier gekommen. Macht man jetzt einen Deckel drauf eigentlich? Weiß ich nicht. Ja, nicht so richtig. Keine Ahnung. Naja. Also noch 10 Tage. Ja. Nach Aufnahme. Also wenn quasi das jetzt hier Sonntag rauskommt, ist es noch was? 4 Tage oder so? Ja, so genau müssen wir nicht gucken. Gönnt euch 4 Bretter für ein Halleluja. Ja. Und die sind schon auch von der guten Zielgerade, aber sie bräuchten noch ein Stückchen. Deswegen gönnt mal. Und König Henry ist auch mit Band dabei. Also eigentlich hätten die Konzerte gehabt, aber wegen Krankheit leider ausgefallen. Guckt da auch gerne nochmal. Wir verlinken das alles natürlich in den Shownotes. guck da gerne nochmal dazu. Da wird es noch Wiederholungskonzerte geben. Das steht jetzt aber jetzt noch nicht ganz vor, wann. Das hätte, wäre jetzt in der Junction Bar gewesen, findet aber nicht statt, aufgrund von Krankheit. Auch da immer gerne hingehen. Schöne Grüße an König Henry. Ich muss sagen, tatsächlich, der Kaffee ist mir zu sauer. Der ist dir zu sauer? Ja. Dann habe ich ja vielleicht einen Braufehler, ist mir da unterlaufen, das kann sein. Also ich finde den, also, ja, zu sauer tatsächlich. Ist nicht mein Geschmack. Ach, ist ja alles anstrengend. Ja, es ist ganz schlimm. Also, das ist, muss richtig rühren hier. Ich müsste mir eigentlich mal bei Gelegenheit nochmal diese Dirk Bach-Folge bei Alfrissimo, nee, wie heißt der nochmal? Hier. Alfredissimo? Ja. Ja. Wo Dirk Bach mit so Dosensuppen ankommt. Nee, nicht Dosensuppen. Der macht Chili con Carne. Chili con Carne aus der Dose. Ananas aus der Dose rein. Ja. Nee, aber die Chili con Carne auch aus der Dose. Ja, alles aus der Dose. Aber so. Vor allem packt er da Ananas rein. Richtig geil, muss ich mir nochmal gönnen. Da ist er, da ist Bio dann fast gestorben. Wusstest du, dass Alfred Bio. Nee, ach, das ist ein doofes Thema. Über Alfred Biolek wollen wir nicht schlecht reden. Ich habe aber noch eine sehr interessante Information. Aber kennst du wer das Internet benutzt hat? Das Internet? Ja, und zwar hat, also wenn du ihm eine E-Mail geschickt hast, hat seine Sekretärin ausgedruckt. Ja. Die saß halt in einer anderen Stadt als er und ihm hat gefaxt. Ach nein. Doch, geil. Super. Und hat dann durch deine Antwort dann auch zurückgefaxt und die E-Mail, das wurde dann die E-Mail dran. Super. Mua. So möchte ich auch leben. Haben wir das schon mal erwähnt mit hier 11 Leben Podcast? Hier über das Leben von Dieter Bohlen, hätte ich fast gesagt. Uli Hoeneß. Lass mich raten, das ist auch ein Heavy-Fax-User. Ja, ja. Wenn man mit Uli Hoeneß in Kontakt treten will, dann muss man, dann kriegt man irgendwie, wenn man da ein paar Leute bei Bayern kennt, kriegt man irgendwann die Faxnummer von Uli Hoeneß. Dann schreibt man dem einen Fax und schreibt, was man möchte und eine Nummer drauf und dann ruft Uli Hoeneß zurück. So möchte ich leben. Wenn es interessiert. Das ist ein super Kommunikationsmittel. Ja. Du hast einfach, das ist ein Stapel, das kannst du abarbeiten, je nachdem, wie es gerade passt. Leute können formulieren, sind halt gezwungen. Super. Und dann ruft er zurück. Ja. So. Das sieht jetzt gut aus. Das ist jetzt so, genau, würde ich auch sagen. Ja. Das hat die Firma Maggi sehr gut für uns. Nee, Nestlé, also die Marke. Ach, ihr wisst schon, was ich meine, meine Güte. Haben wir sonst noch Marken, die wir noch nicht genannt haben, die hier in der Küche rumstehen, was wir auch nennen können? Hier, Thiele-Tee. Ganz wichtig, Tee. Thiele-Tee. Ich wollte gerade sagen, ihr seid doch Heavy-Bündchen-Trinker hier. Was? Da springt mir gleich hier das Messer in der Hose auf. So geht's aber nicht. So. Thiele-Tee ist noch gut. Hier Karls Erdbeeren. Dieses Jahr scheiß Jahr für Karls, muss ich sagen. Erdbeeren waren alle scheiße. Keine Erdbeeren. Echt nicht? Nee. Die waren aber auch alle scheiße. Okay. Also hier, das ist, also nee, war einfach kacke. Lag auch vielleicht an Umweltbedingungen, weiß ich nicht so genau. Ich würde behaupten, ohne das jetzt nachgeprüft zu haben, die Grünen sind schuld. So, wie lange braucht der Reis noch? Habe ich noch Zeit für eine Story? Ja, das ist sicher, hast du noch Zeit für eine Story. Klar. Das ist ja eine Gerichtssendung hier. Sie müssen über das Verfassungsgericht reden. Ah, okay, ich verstehe. Das hat er über in Sachen Wahlrecht jetzt geurteilt. Ja. Und ich möchte Kritik üben am Bundesverfassungsgericht. Bitte. Für ein zu politisches Urteil. Ja. Die Umstände sind wie folgt. Die Ampelkoalition haben ein neues Wahlrecht. Die links-grüne Ampel. Ja, ein neues Wahlrecht verabschiedet, weil wir stehen vor dem Problem, dass das bisherige Wahlrecht oder die bisherigen Wahlrechte, was ist das ist die Mehrzahl von Wahlrecht? Wahlrecht. Ja. Die waren, hatten immer das Problem durch halt dieses einer personalisierten Verhältniswahl. Ja. Wir haben ja Erst- und Zweitstimme. Erststimme ist im Wahlkreis, Zweitstimme ist die Verhältniswahl und der erste Teil ist der personalisierte Teil. Und die müssen ja am Ende aufgehen. Das heißt, du musst ja im Parlament haben so viele, wie nach Zweitstimmen Verhältnisse müssen stimmen. Genau. Und wenn aber mehr durch die Zersplitterung der Volksparteien hat es dafür gesorgt, dass du mehr Einzelbewerber hattest, also Wahlkreisgewählte, als nach der Partei zustimmen würde, nach Zweistimmenanteil. Ja. Und die müssen ausgeglichen werden. Da nach dem Letzten. Also ganz früher gab es nur diese Überhangmandate, davon gab es auch nur ganz wenige. Das war aber tolerierbar, weil das immer halbwegs ausgeglichen war zwischen SPD und CDU. Das ist aber nicht mehr der Fall. Jetzt hat die CDU, würde wahrscheinlich sehr, sehr viele Überhangmandate kriegen. Also mehr Mandate durch Erststimmen, als sie zustimmen würden durch diese Gesamtverteilung nach den Zweitstimmen. Und dann hat man nach dem letzten Wahlrecht, das galt, diese ausgeglichen. Also man hat einfach die Überhangmandate genommen und hat dann aufgefüllt die anderen Fraktionen, so bis das Verhältnis wieder stimmt. Richtig. Weil das vollkommen zu Recht hat das Verfassungsgericht da immer wieder gesagt, so, das geht nicht, wir können das nicht kappen, das kannst du irgendwie, das muss ausgeglichen werden. Und ich glaube, was gerade sogar passiert ist, nachdem CDU, von dem CDU beschlossenen ist, sogar drei nicht ausgeglichen werden. Quasi es gibt so drei, die einfach weggeworfen werden. Also das so ist die musst du ja merken, dass es die Partei, die gerade rumkrakeelt, dass das aktuelle neue Wahlrecht, das jetzt verfassungskonform ist, undemokratisch sei. So ein paar, das sind die, die Stimmen wegwerfen. Also so ein paar Überhangmandate hat das Bundesverfassungsgericht immer zugelassen, auch genau. Wenn sie nicht ausgeglichen waren, das muss man dazu sagen, ne? Aber nur so wenige. Genau. Aber wir sind jetzt im Fall, das Parlament hat über 700 Sitze, das ist beschissen, will keiner. Genau, es ist groß, es gibt nicht genug Platz, du musst die Leute auch versorgen mit Arbeit tatsächlich, es sind Ausschüssen auch irgendwie viel zu voll. Genau, zu viele Leute, die irgendwie in zu vielen Sachen drin rumrühren und dann wird das alles nicht mehr so richtig arbeitsfähig und man hat dann tatsächlich auch nicht genug Büros und Räumlichkeiten für die Verwaltung und keine Ahnung, es ist alles ein bisschen anstrengend. Jahrelang ist die Reform daran gescheitert, dass die CSU halt da nichts machen wollte, weil die geht's an ihre Fleischtöpfe. Genau. So. Und dann kamen jetzt die Ampeln und haben sich mal zusammengerafft und haben gesagt, weißt du was, dieser personalisierte Teil unseres Wahlrechts, das war schon dem Verfassungsgericht nie so wichtig. Ja. Den reduzieren wir jetzt noch mehr und sagen, wir machen jetzt 630 und quasi, wenn es nicht herreicht von den Erststimmen, also quasi man hat jetzt nach dem neuen Wahlrecht steht einer Partei, weiß nicht, 30 Sitze zu, aber es sind, weiß ich nicht, 34 Erststimmen, Wahlkreisgewinner sind, ja. Dann werden die vier Loser rausgeworfen, die kommen nicht rein. Ja. Und werden einfach gekappt. Ja. Und da hat sich die CSU richtig herrlich drüber aufgeregt, alles ganz schlimm. Soweit auch, das ist alles verfassungskonform. Ich glaube, das Foul, was sich die Ampel erlaubt hat, war halt in quasi kurz vor Beschlussfassung noch reinzuschreiben. Aber weißt du was, die Grundwahlrechtsklausel, dass quasi die 5%-Klausel ausgehoben wird, wenn man mindestens 3 direkt gewählte Kandidatinnen hat, quasi nicht gilt. Das haben sie quasi auf die letzten Meter noch rausgeworfen. Ja. Und das hat dem Verfassungsgericht nicht geschmeckt. Ja. Halt, das Hauptgrund für unsere Sperrklausel ist ja, für die Arbeitsfähigkeit des Parlaments zu erhalten. Ja. Da sagt das Verfassungsgericht, naja, die CSU oder die Fraktionsgemeinschaft, das ist ja so ein nachhaltiges Staatstragen. Es gibt wirklich aus der mündlichen Verhandlung so, ja, man merkt halt, dass im Verfassungsgericht, die strugglen damit, das irgendwie gut zu finden. Und aber so richtig Dogmatik rauszufinden, kriegen sie auch nicht so hin. Weil sie wissen halt schon, ja, also doch, also das ergibt verfassungsdogmatisch auch Sinn. Ich habe die Entscheidung jetzt nicht gelesen, aber ich kann ja, das versuchen, halt ein bisschen so, zu erklären. Aber man merkt halt trotzdem, also sie haben halt gesagt, so das geht so nicht, weil da besteht die Gefahr, dass eine Partei weil die CDU und CSU-Fraktion arbeiten so eng miteinander zusammen. Das ist eins der Argumente, aber erstmal, um das dogmatisch zu verstehen, ja. was passiert überhaupt? Wir haben ein Verhältniswahlrecht und sagen, keine Ahnung, es ist gerade erklärt, ne, 30% und sowas. Kriegt dann eine Partei zugewiesen. Wenn aber sie mindestens 5% der Stimmen erhält, dass diese 5%-Hürde ist ein Eingriff in die Wahlgleichheit. Also behandelt sind auf einmal Parteien ungleich. Nur weil die 4,9 statt 5,0% haben, sind die raus und dann kriegen keinen einzigen. Aber es ist halt das Argument der Arbeitsfähigkeit. Genau. Und diese Wahlungleichheit wird toleriert, weil man auf der anderen Seite, man muss immer sagen, wenn man solche verfassungsrechtlichen Grundrechte oder grundrechtsgleichen Rechte und was auch immer hat, man hat einen verfassungsinternen Konflikt sozusagen auszutragen, dann muss man das immer auflösen hier mit dem Ziel praktischer Konkordanz, also dass sozusagen alle Verfassungsinteressen irgendwie Berücksichtigung finden können. Dazu zählt auch im Sinne der Demokratie ein arbeitsfähiges Parlament. Und da hat man gesagt, naja, so ein bisschen Ungleichheit können wir uns erlauben, wenn wir dafür auf der anderen Seite an Arbeitsfähigkeit gewinnen. Dann passt das. So, Deal. Das kann aber sein, wenn man diese Grundmandatsklausel hier abschafft, die ja dazu führt, dass Parteien, die nur regional vertreten sind, wie es die CSU ganz klar ist, oder aber auch lange Zeit die PDS oder die Linke in Ostdeutschland war, dass man dann sagt, wenn man da diese Grundmandatsklausel streicht, dann schafft man tatsächlich sozusagen einen ganzen, auch eine ganze Region, die irgendwie politisch besonders geprägt ist, aus welchen Gründen auch immer, schließt man dann aus von der Repräsentanz im Parlament. Und dann ist es zu viel. Das ergibt schon Sinn, weil diese Grundmandatsklausel war sozusagen so eine Rückausnahme von der eigentlichen Einschränkung. Deshalb ist das nachvollziehbar, dass das gekippt ist. Aber, und das muss man sagen, es ist ein winziger Teil der Wahlrechtsreform, der viel größere Umriss, wie heißt denn das? Das, was viel größer geändert wurde, ist der Teil, den du vorhin beschrieben hast. Nicht mehr jeder, der einen Wahlkreis gewinnt mit der Erststimme, kommt rein. Natürlich auch ganz viele, die gar keinen eigenen Wahlkreis haben, möglicherweise über Listen oder so. Aber nicht mehr jeder kommt tatsächlich rein. Das ist tatsächlich eine wirkliche, richtig krasse Änderung. Ich hätte es anders gemacht. Ich hätte... Aber bevor wir dazu kommen, ich muss das CDU-Ding sagen. Und das Ding ist halt, das Verfassungsgericht sagt im Urteil, naja, die arbeiten halt sehr stark zusammen, sie haben kein gemeinsames Programm, konkurrieren nicht und sind gar nicht, es ist einfach und Jahrzehnte und Staatstragung, es ist halt alles soweit richtig. Ich kann auch verstehen, dass es problematisch ist, dass die, wenn man diese Regelung durchziehen würde, dass die CSU im Zweifel beim nächsten Bundestag nicht mehr drin ist und das natürlich eine Verfassungskrise auslösen würde oder eine Repräsentationskrise. Ja. Aber es ist halt trotzdem so, man schreibt jetzt ein Urteil, was sehr politisch ist und das vollkommen okay ist. Also Verfassungsrecht muss immer an dem Jetzt und Hier. Ich finde es gar nicht so politisch tatsächlich. Ja, aber es ist halt so, ich denke mir, die Lösung hätte auch dafür gewesen sein, warum müssen wir jetzt verfassungsrechtlich absichern das Modell CDU-CSU von einem, weil es halt keine Weil das historisch, nee, weil das aber historisch gewachsen ist im Kontext des Grundgesetzes. Das muss man einfach so sehen. Und aber die Realität. Ist halt eine Regionalpartei. Ist aber keine Regionalpartei. Ja, aber rechtlich musst du, gerade verfassungsrechtlich musst du immer sehen, das Verfassungsrecht ist, die Verfassung ist nicht einmal geschrieben worden. Natürlich nicht. Und dann gilt es immer so, wie der Wortlaut ist, so wie diese verrückten Wortlaut-Verfassungsleute in seinem Hier und Jetzt immer weiter. Es entwickelt sich immer weiter und man muss es immer neu betrachten. Und das ist einfach die Geschichte der Bundesrepublik. Das haben wir halt einfach auf diese Praxis, haben wir uns halt einfach geeinigt, das so zu machen. Und deshalb kommt das schon hin. Ich finde das Urteil nicht besonders kritikwürdig, ehrlicherweise. Ich hätte nicht unbedingt so entschieden. Ich finde tatsächlich, man hätte auch sagen können, das passt. Man hätte auch sagen können, Moment mal, Grundmandatsklausel abschaffen, ja. Aber dann kippen wir die 5%-Hürde. Man hätte auch sagen können, wir machen aus der 5%-Hürde eine 3%-Hürde. Oder regionalisieren die Prozenthürde. Regionalisieren die Prozenthürde, auch das können wir machen. Ich würde es anders lösen. Also die Grundmandatsklausel ist mir egal letztlich. Das große Problem, die für größere Baustelle gearbeitet wurde, ich hätte einfach das beibehalten. Erststimme, Zweitstimme. Ich hätte aber nicht aber gleichmäßig... Mich ärgert halt am meisten, dass eine Partei seit 15 Jahren jegliche Wahl... Ja, Mann, die CSU, aber was willst du jetzt? Die waren auch vor 20 Jahren scheiße, die wird sich doch nicht mehr ändern. Ja, und dass Merz ein kompletter Vollidiot ist, der jetzt da irgendwie versucht... Mich ärgert es halt, dass gerade eine Verfassungskrise herbeizureden, das wird nicht belohnt. Doch, es wird belohnt. Nein, es wird nicht belohnt vom Gericht, das ist Quatsch. Na, was heißt belohnt? Aber es wird halt so, ich kann verstehen, warum Nein, die können das einfach, die framen das. Die Union framet das einfach krass. Oder die AfD meinetwegen auch. Sehr. Was einfach dumm ist. Da ist die Ampel vielleicht. Die könnten halt fusionieren und dann wäre das Problem gelöst. Ja, das wollen die natürlich nicht. Ist aber auch scheißegal. Riecht ihr nicht so drüber auf. Das ärgert mich sehr, Käse. Grad, weil. Ja, aber dann ärgert dich über die Union und über Friedrich Merz. Die laufen jetzt halt rum und sagen, die Demokratie gefährden ist und blablabla. Das ist einfach Bullshit. Und jeder, der auch nur einen Hauch Ahnung von Recht in Deutschland hat, der weiß auch, dass das Bullshit ist. Da muss man sich einfach nicht so einkacken. Oh, das nervt mich das ein bisschen gerade. Ich kann es verstehen und ich habe also Bauchschmerzen. Aber zumindest, ich gab jetzt einen LTO-Kommentar, der meinte, naja, das funktioniert ja nur so lange, wie die quasi zusammenarbeiten. Und es könnte jetzt sein, dass die CDU so einen Drohhammer gegenüber der CSU hat, nach dem Motto so, wenn ihr weiter uns auf der Nase rumtanzt, dann beenden wir das Ganze und dann scheitert ihr in der 5%-Hürde. Das ist Bullshit, das wird niemals passieren. Das wird da auch schon seit 50 Jahren diskutiert. Weiß. Franz Josef Strauß hat auch schon mal angedroht, CSU-Verbände in anderen Bundesländern zu gewissen, bla bla bla. Jedenfalls, ich hätte mir tatsächlich, um konstruktiv zu werden, ich hätte mir gewünscht, wenn wir schon Einzelgänge haben von einzelnen Parteien in diesem Wahlrecht und es quasi kein Konsens mehr herrscht in diesem Bereich, dass wir die Erststimme abschaffen. Der Konsens. Weil diese Lüge dieser personalisierten Verhältnisse, in diesem personalisierten Teil ist halt albern. Es kann nicht sein, dass halt irgendwie Leute mit 20% in den Bundestag gewählt werden und dann halt behaupten, ja, ich bin ja für den Wahlkreis da drin. Nein, du bist nicht für den fucking Wahlkreis drin. Du bist für das ganze fucking Volk da drin. Ich finde das auch fragwürdig, aber oder diskutabel, aber ich hätte das tatsächlich gelassen. Ich hätte es aber ein bisschen anders zusammengesetzt. Das Problem nämlich tatsächlich, das ich sehe, ist, wenn du das rein auf Verhältnismäßigkeitswahlrecht machst und rein auf Listen beschränkst, dann bist du in so einem ganz komischen, demokratisch schwer nachzuvollziehenden Prozess, weil die Parteien die Listen machen. Ja. So. Und auf einmal hast du da nicht mehr so richtig Einblick. Aber so ein Kandidat, den du ankreuzen kannst, den du auf Plakaten sehen kannst, der auch aus der Region kommt, das hat einfach was anderes. Das finde ich als Demokratie so ein bisschen, hat ein direkteres Element. Ich hätte es anders gelöst. Ich hätte gesagt, wir machen ja, wieder so um die 600 Leute, aber wir machen nicht wie früher 299 Leute über die Listen, 299 Leute über die Wahlkreise, sondern ich hätte gesagt, es kommen 400 Leute über die Zweitstimme und 200 Leute aus den Kreisen, beziehungsweise 200 Leute aus den Kreisen und das wird dann aufgefüllt. Das hätte rechnerisch dazu geführt, dass du ein ganz minimales, wahrscheinlich ganz minimale Überhangmandate hättest, das hätte man tolerieren können. Ja. Das hätte man ganz einfach machen können, aber die wollen natürlich auch die Zahl der Wahlkreise nicht verringern. Natürlich. Das ist halt das Problem. Na, jedenfalls droht ja schon die CDU, dass, wenn sie an der Macht ist, das Wahlrecht ändern will. Und wahrscheinlich ziehen sie halt wirklich hart ihre Nummer durch. Friedrich Merz steckt voller Scheiße. Ja. Von der Schuhsohle bis in seine Haarspitzen. Das wollen die Leute aber der labert nur Dreck. Nichts von dem, was er erzählt, wird er durchsetzen können. Am ersten Tag wieder, hat er ja schon das erste Gesetz, ist sofort wieder die Cannabis-Legalisierung abschaffen. Mit welchem Koalitionspartner denn? Mit wem der denn? Der FDP, das ist jetzt egal. Das glaube ich nicht. Am Hauptsache ehesten, Tempolimit kommt am nicht. Am ehesten noch mit der SPD, aber selbst das wird nicht durchgehen, weil die da wird es höchstens Einschränkungen geben oder so. Unmöglich, das durchzusetzen, es sei denn, er koaliert mit der AfD. Das Wahlrecht so umzusetzen, dass die Union davon übermäßig profitiert, das ist der Vorschlag, den die gemacht hätten die so um die 20 Überhangmandate genau. gehabt. Genau, oder halt 50-50. Die wollten ja sagen, das ist auch komplett auftritt. Nicht passieren. Dass man es komplett auftritt, damit die alle Wahlkreise gewinnen. Ja. Dann haben die rechnerisch, sind die von irgendwie 30% gewählt worden, aber haben irgendwie eine Mehrheit von 60% oder so. Lächerlich. Das wird nicht passieren, dafür wird er keine Koalitionspartner finden. Das ist alles kompletter Scheißdreck. Das ist genauso durchsichtige Wahnsinnsmanöver wie von der AfD. So, halt nur mit BlackRock hinten dran. Das Essen ist fertig. Wir decken jetzt den Tisch, Dennis. Aber wir reichen unsere Mikrofone nicht. Nee, dann müssen wir jetzt aufhören. Jetzt habe ich auch schlecht. Ich war so gut gelaunt. Eins wollte ich noch sagen. Ich habe hier noch was stehen. Ich empfehle den TikTok-Account Sign Peaks. Das sind Seinfeld-Ausschnitte. Aber ist Seinfeld nicht mal wieder gecancelt? Ich komme in dein Haus und mach dir schlechte Laune. Hat der den. Hat er den Geschlechtstest nicht bestanden? Keine Ahnung, Bullshit. Ich habe das mitbekommen. Das ist aber ein bisschen, mitbekommen, ich habe einfach nur so gefragt. Der hat irgendwie so einen Auftritt gehabt und hat dann irgendwie zum Ende angefangen. Wie war das denn auch? Okay, der hat eine Commencement Speech gehalten. Da ist wirklich was passiert. Ich habe einfach nur so einfach. Ja, und wurde dann war es so ein bisschen, gab es dann Ärger wegen Palästina oder so, keine Ahnung, bla bla bla. Aber Seinfeld, also alles. Nur einen Nahen Osten. Polen. Also ich dachte Dresden. Gut. Die Seinfeld, alte hier Sitcom-Serie, sehr zu empfehlen, eine der besten Serien aller Zeiten, immer noch nach wie vor, hält total alles stand, total super. Und sind Ausschnitte. Und Seinfeld hat auch so immer so ein bisschen so einen absurden Humor teilweise an den Tag gelegt, wie ich ganz, ganz tolle, Fernsehmomente sind da entstanden. Und das wird untermalt von Soundtrack von Twin Peaks. Deshalb Sign Peaks. Und es ist einfach gigantisch gut. Da kann man sich von oben, seit einem halben, dreiviertel Jahr folge ich diesem Account und bin immer wieder sehr, sehr froh darüber. So, liebe Leute, kauft Kaffee von Flying Roasters, kauft die Platte von König Henry, kauft sehr viel Maggi-Produkte. Es kommt uns finanziell bestimmt irgendwie mal zugute. Warte mal, wie war das noch? Wir hören uns? Nee, warte mal. Jedenfalls könnt ihr uns auch selbst unterstützen. Genau, ihr könnt uns auch unterstützen auf anycar.st/unterstützen, da findet ihr alle Informationen, da gibt es auch einen Girocode. Zum Abscannen und für die Überweisung oder Dauerauftrag. Wie abscannen? Wischst du nicht ab? Ansonsten wollte ich nur sagen, wir hören uns wieder. Oder wie heißt das noch? Wir hören uns wieder. Ich pfeife auf sie. Wer pfeift auf dich? Das ist ein altes RTL-Samstag-Nacht-Ding. War mal vor der Werbung. Ich pfeife auf sie. Statt ich zähle auf sie. Keine Ahnung. Wiegald Boning in den 90ern. Heute geht er baden. Ja. Nizza Sport. Was? Na, egal. Okay. Ich mache hier Cut. 790. Badetag in Folge. Tschüss. Tschüss.